dich einmal nur gesehen, konnte dir nicht widerstehen. Hast mit 13 mich gegeizt, das hat mich so gereizt. Warst schlank und gut gebaut, habe dich sofort durchschaut. Warst käuflich, na was soll's, ich war jung und nicht aus Holz. Monika, oh Monika, dein Mund heißt so wunderbar. Mein Leben geht nicht ohne dich, verlass dich bitte nur auf mich. Oh Monika, Monika, du bist nur da, wo ich auch bin. Kommst du überall mit mir hin, glänzt im silbernen Gewand, liegst perfekt in meiner Hand. Dich durchströmt mein Atem, für dich lass ich alles warten. Keine lässt sich blasen wie du, und Millionen hören zu. Ich bin froh, dass ich dich hab. Ich nehm dich mit.